Herzlich willkommen zur letzten, es ist ja gar nicht eine Transfer-News-Ausgabe, sondern eine letzte 4x12er-Ausgabe im Bereich des Transferfensters. Es ist inzwischen die 71. Ausgabe. Ich begrüße dich, Pocho, recht herzlich. Hallo Chris. Hallo, Mr. Pocho. Der erste Spieltag der Rückrunde ist hinter uns und er war, wie ich finde, recht spektakulär, denn er hat irgendwie gezeigt, dass diese Liga einfach nur geil ist, oder? Ja, und generell hat er Spaß gemacht. Tolle Spiele, auch wieder ein paar schöne Tore dabei und sehr überraschende Ergebnisse auch wieder, ne? Ja, absolut. Viele, viele überraschende Ergebnisse. Ich rufe mal kurz wieder die Homepage oder beziehungsweise die Page meines Vertrauens auf bundesliga.de. Da weiß ich, da stimmt alles. Und würde dann auch fast sagen, starten wir mit dem 18. Spieltag, mit dem Freitagsspiel, welches wir ja beide kommentiert haben. Du wirst dich vielleicht noch erinnern können. Dunkel, aber ich weiß es, glaube ich, noch, ja. War ein schönes Erlebnis, fand ich. Ja, es war nicht viel zu holen für die Borussia und Bayern hat in diesem Spiel gezeigt, warum sie da oben stehen, denn die spielen einfach ihren Schuh durch, würde ich sagen. Ja, relativ unspektakulär von den Bayern, nicht wahr? Aber doch irgendwie erfolgreich. Aber was sollen wir da großartig erzählen? Hört euch die 70. Ausgabe von 4x12er an. Und ja, da gibt es dann 2 Stunden Bayern gegen Gladbach auf die Ohren. Wobei man sagen muss, in den letzten 15, 20 Minuten war Pocho in so eine Art Blitzdepression verfallen. Ja. Passiert halt dann leider manchmal, ne? Dann haben wir Freiburg gegen Leverkusen, die den Samstag ja mit begründet haben. Ein Spiel, wo ich mir dachte, da geht es wirklich jetzt nicht um alles, sondern da geht es um einiges. Denn Leverkusen hat ja die letzten beiden Spiele der Hinrunde verloren. Freiburg hat am Ende der Hinrunde wieder mir besser gefallen. Und da habe ich mir gedacht, das wird richtig ausgeglichen. Freiburg gewinnt 3:2 mit einem großartigen Baumann, der ja bei euch immer noch im Gespräch ist, nicht wahr? Er ist bei Gladbach immer noch im Gespräch, das stimmt. Und ich muss auch sagen, bin da sehr, sehr überrascht gewesen von den Freiburgern, die natürlich, wie du schon eben sagtest, den Auswärtstrend ist auch schön, aber den Aufwärtstrend weiterhin zeigen. Und die Leverkusener, ja, Sammy Hippier hat ja auch in den Interviews ein bisschen pisst reagiert, wenn dann gesagt worden ist, ob da ein bisschen Krise herrscht und so. Er sieht da keine Krise. Er sieht halt, dass Niederlagen nun mal halt vorkommen. Aber, und das hast du eben auch schon gesagt, zum Ende der Hinrunde haben sie schon zweimal verloren, jetzt schon wieder. Also wenn dahinter nicht die Mannschaften die ganze Zeit auch federn lassen würden, dann wären auch die Leverkusener lange nicht mehr Zweiter. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war ja im Prinzip der Spieltag für die Bayern. Ihr hattet auch ein bisschen Glück mit einer Niederlage, habt nur einen Platz verloren. Ja, und nur einen Punkt sozusagen, ne? Ja, und nur ein Punkt. Ja, was bei den Leverkusen dann los ist, keine Ahnung. Kießling hat eine sehr schlechte Performance abgeliefert an seinem 30. Geburtstag. Ja, vielleicht fängt und da jetzt das Ende langsam an, ne? The end is near, meinst du? Ja. The final curtain? Das ganze Ja, Programm? sogar der Okay. Final Countdown. Didi-di-di. Ja, war klasse. Der neue Stürmer der Freiburger saß schon auf der Tribüne zu Lechler oder Lechner? Rechner, glaube ich, ne? Zu Lechner. Soll ja ein guter Junge sein und ja, warum nicht? Ich mag grundsätzlich solche Transfers. Also für einen sympathischen Club wie die Ohne jetzt Breisgauer. zu weit in den anderen Ergebnissen vorzugreifen, aber man merkt halt, dass ja, Totgesagte leben länger irgendwo. Und das ist da unten jetzt an diesem Spieltag mal sehr, sehr deutlich geworden. War das ein Wink an Hannover 96? Vielleicht. Dann kommen wir da doch gleich mal zu. Das ewig junge Familienduell bei mir zumindest. Ich ja als einzigster Hannoveraner in meiner ganzen Familie. Alle sind Wolfsburger, alle. Nur ich als Outsider in Hannover geboren. Ja, da gibt es natürlich dann immer die ein oder andere WhatsApp- oder Facebook-Messenger-Nachricht. Und ja, meine Familie war natürlich im Stadion. Aber wie mein Cousin sagte, war ein gebrauchter Nachmittag. Scheiß Wetter, arschkalt und scheiß Spiel. Ja, Da habe ich mir gedacht, dann gar nicht nach Wolfsburg, ne? das ist Wolfsburg halt, ne? Ja, ich kann es gar nicht glauben. Ich bin eigentlich mit der Prämisse in diesen Spieltag gegangen, zumindest in die Samstagspiele, dass ich mir einfach die Konferenz schon angucke, ne? Schön mich berieseln lasse von Nürnberg, Freiburg, Leverkusen, Hannover, Wolfsburg etc., wie sie alle gespielt haben. Aber dann, relativ früh, haben die Wolfsburger Druck gemacht und die 96er haben dagegen gehalten, in einer Art und Weise, die ich so nicht kannte. Jetzt natürlich die Frage, der Trainereffekt. Was ist da los? Ist es wirklich nur Taifun Korkut? Ich will immer Tonai Torun sagen. Aber das war ein anderer. Es scheint mir fast so. Er hat ja immer gepredigt, vor dem Rückrundenstart. Er möchte Solidarfußball haben. Er möchte, dass die Spieler füreinander kämpfen. Und das war zum ersten Mal seit langem der Fall. Sie haben mit Sicherheit nicht den allerbrillantesten Fußball gespielt, aber sie haben gefightet. Was du musst im Abstiegskampf. Wir kommen später noch zu Hamburg. Da ist nichts. Da ist kein Kampf. Hannover 96 hat aufopferungsvoll gefightet. Ich war schwer beeindruckt von dieser Mannschaft. Ich war hochgradig beeindruckt von Ron Robert Zieler, der hat wirklich, ey, De Bruyne, genau, da haben sie im Vorfeld haben sie ein Interview mit ihm gezeigt und hat er sich erstmal beschwert, dass man ihm zur Begrüßung ein Buch geschenkt hat von der Stadt Wolfsburg. Und er hat gesagt, er liest nicht so gerne Bücher. Und dann hat der Kommentator gesagt, ja, es sind auch viele Bilder drin. Und hat er gesagt, ja, dafür gibt es doch iPads. Mhm. Und De Bruyne, ne? Natürlich auch sehr sympathisch, direkt, wenn man sich über ein Geschenk beschwert. Das sind mir die liebsten Leute. Das sind mir echt die Liebsten. Ja, sie sollten sie mal wie du machen, einfach einen vernünftigen Amazon-Gutschein schenken, da ist immer was dabei. ja, De Bruyne, der hat eigentlich relativ ordentlich gespielt, war dann und wann wirklich unauffällig, aber er hatte gute Aktionen, aber die hätten da wirklich meinetwegen noch zwei, drei Stündchen öfters aufs Tor ballern können. An Ron-Robert Zieler war da heute nicht vorbeizukommen. Das war der Wahnsinn, was der gehalten hat. Eine der besten Performances von ihm, die ich seit langem gesehen habe. Dann die Defensive war ganz gut mit Marcelo, der hat wirklich klasse gespielt. Und daneben Hans-Jörg heißt er, glaube ich, Hans-Jörg Hoffmann. Gute Performance, Sakai auf der Außenbahn, das war fantastisch, was der gespielt hat. Ansonsten war das eine kompakte Geschichte mit einem Leonard Bittencourt, wo ich mir dachte, die haben den irgendwie gebrainwashed komplett. Ja, ausgetauscht ein bisschen. Das war der nicht. Hat einfach ein anderer sein Trikot einfach drüber geworfen, weil wie er im Gesicht aussieht, hat sich eh keiner gemerkt über die Winterpause. Ja, das stimmt. Ja. Man muss ja aber auch sagen, wie es ist, auf der Tribüne ja auch noch eine ganze große Auffälligkeit. Slomka hat sich das Spiel ja angeguckt, muss man auch noch erwähnt haben. Im ersten Moment dachte ich dann wieder deine Meinung teilen zu müssen, auch ist er nicht süß, dass er da hinfährt. Mhm. Im zweiten Moment hatte ich dann so einen kleinen Brechreiz, weil ich mir dachte, ja, auch das ist wieder irgendwo nur so eine Anbiederei von ihm. Ich glaube, er ist einfach jemand, der jedem gefallen will. Und wenn es um Gewalt zu Hause geht, wird es bei ihm dann wahrscheinlich so, dass er gewalttätig attackiert sein wird. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Leistung ist meiner Meinung nach nicht zu schmälern von Hannover 96. Denn man muss sich immer vor Augen halten, die haben wirklich in der Hinrunde nicht einen Punkt auswärts geholt. Ja. Noch nicht mal ein Unentschieden geschafft. Alfon Korkut hat 300% mehr Punkte geholt als Slomka in der Hinrunde. Ja, und wenn man sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es natürlich auch so, dass ein Verein, und da kommen wir später auch noch mit dem ersten FC Nürnberg drauf, das als ganz, ganz große Initialzündung ansehen kann. Und das ist auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ist das jetzt bei Hannover 96 der Fall, dass es jetzt bergauf geht? Kann man sagen, ist da jetzt ein Ist-Punkt erreicht, der erstmal zufriedenstellt mit der Mitte der Tabelle mit Platz 10? Oder wird da weiter nach oben geschielt? Oder sagt man sich, okay, wir müssen jetzt genug Punkte vor den Abstieg schaffen, damit wir da nicht in die Bredouille kommen? Besonders weil von unten die Vereine drücken ja nun mal halt. Ja. Und was, glaube ich, noch ein schöner Schlag in die Fresse in Richtung Hamburg war, das 1-0 schießt natürlich Artyoms Rudnevs. Das war selbstverständlich. Also aber auch wie er das geschossen hat, mit welcher Selbstsicherheit. Auch ein Spieler, der natürlich in den letzten Wochen und Monaten völlig in den Arsch getreten wurde. Ja. Der ja auch sozusagen abgeschoben worden ist aus Hamburg. Ja. Und nach seiner ersten Saison, wo er 12 Tore geschossen hat. Das muss genau, auch erstmal. Ganz genau. Da träumt De Jong von. Da träumt De Jong von, ja. Das wird er wahrscheinlich nicht in 12 Jahren Gladbach schießen. Schafft er wahrscheinlich nicht mal bei FIFA. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber der spielt das ja auch noch auf der PlayStation 2. Obwohl, Poggio, lass mich bitte diesen einen Shoot in Richtung Familie Ricky abfeuern. Mhm. Ich liebe ihn über alles. Aber selbst Luke de Jong würde noch 12 Tore gegen Ricky bei FIFA schießen. Entschuldigung. Das war aber die Dr. Evil-Lache, oder? Hat einen kleinen Finger am Mund. Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. nee, aber wie gesagt, für Korkut, der ideale Einstand, der lässt natürlich auch den Ex-Trainer irgendwo vergessen und natürlich auch diese ganzen Demonstranten, die damals bei der Entlassung von Slomka da Protest gezeigt haben vor Hannovers Stadion, sind natürlich auch irgendwo ein bisschen ad absurdum geführt worden dadurch. Ja, aber du hast gerade noch mal gesagt, mit dem Rudnevs, das war schon abgewichst gemacht vom Tor, ne? Ja, eben, der war eiskalt, eiskalt. Ist mit dem Ausgeschlappen da mal kurz, Fluppi. Und der, ja, der hat sie auch aufgerieben die ganze Zeit und da habe ich mir gedacht, ah, okay, so, das haben wir gesucht. Wir haben einen Spieler gesucht, der sich aufreibt vorne, der arbeitet, weil das hat ja Juff vermissen lassen in letzter Zeit. Der hat aber an diesem Spiel auch sehr gut gespielt, muss man definitiv sagen. Und habe ich mir gedacht, wo kommt der nochmal her? Ah, aus Hamburg. Das sind ja die, die auch nicht kämpfen, so wie Hannover. Und die haben uns jetzt eingegeben, der es uns zeigt. Und ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen an Korkut liegt und dass der wirklich da diesen sogenannten Solidarfußball einfach den Spielern eingebläut hat. Ich war schwer begeistert von dieser Performance. Oder wie Pep sagen würde, Performance. Performance. Super, super Spieler. Yes, Rotnet. Super, super. 96 hat immer noch die Option, ihn zu kaufen, nicht wahr? Wie ein Pep Guardiola? Die Option haben sie mit Sicherheit. Nur ob man die ziehen kann oder will, das wage ich zu bezweifeln. Nee, Artyom Rutnev. Ja, natürlich. Sie haben die Kaufoption, ja. Und macht er so weiter und schießt vielleicht noch 5, 6 Tore diese Rückrunde. Was spricht dann dagegen, so einen Spieler zu kaufen? Ne? Ja, und das ist ja auch sehr komfortabel. Du kannst ihn dir jetzt erstmal die Rückrunde angucken. Ja. Und wenn du sagst, ah, okay, dieses erste Spiel, das war ein Ausreißer nach oben. Ja, na klar. Dann sagst du, oh, hier kommt Kassenzettel, Hamburg, könnt ihr zurückhaben, den Typen. Wenn er jetzt aber sich bestätigt und wenn er so weiterspielt, dann kaufen wir den definitiv. Also das kannst du mir mal glauben. Also, ja, besonders muss man sich dann nach der Saison auch mal überlegen, wenn Lasogga nicht in Hamburg bleiben kann, ob sie dann mit einer falschen 9 spielen müssen, weil sie keine Stürmer mehr haben, die sie aufstellen können. Ja. Wahrscheinlich müssen sie dann mit einer echten 6 spielen. Ja. Als offensivsten Spieler. Oder mit René Adler im Sturm, damit er sich mal nicht mehr verletzt. Oh, hat der mich aufgeregt mit seiner bepissten Pissbrille da. Oh, eine Halbzeit. Also für mich ist, also Interviews mit René Adler erwirken mir immer dieses Gefühl wie, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ohne Abschluss von der Schule abgegangen. Das ist so ein dummes Schwein, oder? Also ich kann ihm nicht zuhören. Ist der mir unsympathisch? Die dumme Sau, du. So, nächstes. Kann ich nicht. Den Adler, so hört bei mir wirklich die Freundschaft. Die Freundschaft beginnt bei mir. Beim ersten FCN. Das soll mal ein Clubfan gehört bekommen. Von dem FC Bayern Ultra, möchte ich ja fast schon sagen. Ja, mindestens. Ein Redelsführer sozusagen. Hab ich mich gefreut. Tobi, der mit Abstand beste Mensch auf diesem Planeten, war im Stadion. Er hatte den Macht-3-Rasierer mit. Ich habe während des Spiels mit ihm geschrieben. Mhm. Er hatte den Macht-3 in der Hosentasche. Er hat den auch gebraucht. 4-0 gegen Hoffenheim. Es ist ja Weltklasse. Also es ist ja großartig. Also man muss da wirklich mal den Hut ziehen. Ne? Die sind da aufgetreten, als ob sie wirklich für ihr Leben spielen würden. Und irgendwie haben sie auch für ihr Profileben gespielt. Denn es war ein Rekord, nicht einmal zu gewinnen in der Hinrunde. Das ist noch keinem in Anführungsstrichen gelungen. Und sie haben aber oft nun mal halt auch nicht schlecht gespielt, aber halt dann nur unentschieden gespielt. Und jetzt für mich erstens in der Höhe sehr überraschend und natürlich auch in der Konsequenz, die sie da gezeigt haben, sehr, sehr überraschend. Also das wirkte nicht nach dem ersten FC Nürnberg, den man in der Hinrunde gesehen hat. Und das kann auch neben Tobi, den Klubberern, nur Mut machen. Absolut, habe mich sehr gefreut und die müssen in der Bundesliga bleiben, das ist ganz klar. Genau wie Frankfurt, die gehören einfach hin, verdammt nochmal. Definitiv, ja. Verdammt nochmal. Also dieser, die 18 oder war es die 8, der 2 Tore gemacht hat in dem Spiel, Okcholek oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr, von den Klubberern, ey, geiler Typ. Super, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Ich habe zum ersten Mal gerade auf Sky Anytime die Bundesliga nachgeholt und es ist sehr, sehr komfortabel. Ja, also, man kann es ja auch über Entertain sehr komfortabel machen. Mache ich auch oft, wenn ich Samstag Schicht habe, ja. Ich nehme ja sonst immer alle Spieler der Tore auf, habe ich diesmal versäumt und da habe ich schon die Panik gekriegt. Habe ich mal geguckt, ob es da was bei Anytime gibt. Ich als scheidender Sky-Kunde. Und tatsächlich sehe da alle Spiele in so 7 bis 8 Minuten Zusammenfassung. Super. Kann man sich einzeln anklicken? Gut, muss man sagen. Gut, Sky. Mal gut, dass ich bald kein Kunde mehr bin. Gib dem Jungen das für den Preis, wie er es haben will, Sky. Da Sky ja unseren Podcast auch hört und natürlich dann in nächster Zeit auch oft über vierecken2elva.de hovert, sollten sie sich überlegen, wo die Werbung steht und wo nicht. Das ist wahr. Das ist richtig. Dann haben wir VfB Stuttgart gegen Mainz. muss ich da sagen. Ha. Ja, die Stuttgarter, da ist nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich sagen, im Moment. Nee, nee, nee. Der Co saß erst auf der Bank, ich war überrascht. Ja, das war ja der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte von 4 Millionen Euro. Hans-Jörg Co saß auf der Bank, aber mit ihm kam dann die Wende. Er wurde ja beim Stand von 1:1 eingewechselt und ja, das war verdient. War verdient. Die Mainzer mag ich ja auch sowieso. Es war natürlich ein Joker-Sieg. Ne? In der 87. Minute ist dann das 2:1 gefallen. Ist immer schwierig, dann von Gerechtfertigkeit zu sprechen. Aber auch vom Spielverlauf her, meiner Meinung nach, sah es für mich nicht so aus, als ob Stuttgart zu Hause einfach diese 3 Punkte haben will. Und naja, ich meine, klar, da hat natürlich ein Abdelau und so weiter getroffen, wo man sich im ersten Moment dachte, ach, der. Aber naja. Zweiter Einsatz von Beginn an erst und sie haben mit 2 Stürmern gespielt, mit Bisevic und mit Mo. Mit Mo sagt man ja bei uns. Ja. In Hannover hat man nur der Mo gesagt. Ja, ist auch leichter zu schreiben für die Unterschrift. Ne? Ja. Und aber natürlich der Ausgleich, dann auch Postwenden sozusagen in der 39. Minute durch den Ex-Stuttgarter Okazaki war natürlich auch eine Geschichte, die nur der Fußball schreiben kann. Absolut, natürlich. Natürlich. Natürlich. Natürlich, BVB gegen den FC Augsburg. Boah. Unser Team der Stunde, oder? Das Team im Weltfußball der Stunde. Mhm. Die Geschichte begann natürlich denkbar scheiße für den BVB in der 9. Minute, als sich Jakub Błażejkowski mal kurzerhand auch mal sich dachte, auch Kreuzband, komm, hoppa. Also, ich glaube, die treffen sich einfach alle in der Klinik ja. Und haben da eine gute Zeit zusammen, weil... Ich denke auch. Irgendwas muss doch da schieflaufen, oder? Also, das gibt's gar nicht. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Das ist die Kuba-Krise. Es ist die Kuba-Krise, wirklich. Und ja, die Dortmunder haben wirklich nicht überragend gespielt. Robert Lewandowski hat nicht seinen besten Abend gehabt oder Mittag oder Nachmittag. Ansonsten, ja. Aber auch da natürlich wieder die Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Dongwon-ji macht das Tor. Mhm. Und wir wissen ja alle, wo ihn es im Sommer hinzieht, nämlich zu den nach schwarz-gelben Dortmund. Sumsum-Bienchen nach Dortmund. Ja, Sumsum-Brumm herum. Mhm. Also, das war schon ein Wink mit dem südkoreanischen Zaunpfahl, muss man wirklich sagen. Eine Art Bambuspfahl war das schon fast. Also, kennst du diese Foltermethode mit dem Bambus? Da gibt es mehrere. Welche meinst du spezifisch? Mit dem Arsch. Nee. Es ist... Wird der rektal eingeführt, der Bambus, oder? Und zwar, das wird in China, glaube ich, praktiziert. Da wird man auf einen Stuhl gesetzt, da fehlt aber die Auflagefläche. Also nur beim James Bond sozusagen. Wie auf dem Scheißhaus halt. Ja, wie bei Casino Royale, als er ihm da die Eier massiert. So. Hm? Und unter ihm wird ein Bambus Pflanze gepflanzt. Die wächst ja einen Zentimeter am Tag. Die wächst mehr als einen Zentimeter am Tag. Mhm. Ja, und der hat natürlich keine Hose an. Mhm. Und dann ist natürlich, ja, ich sag mal, Sky is the limit für so einen Bambus auch. Ne? Ja. Klingt sehr amüsant. Jedenfalls in den ersten Tagen. Oh Mann, oh Mann. Ja, die Augsburger haben das geil gemacht. Geile Kollektivleistung, ey, super, weiter so. Genau das ist es ja auch, was dann am späteren Abend im aktuellen Sportstudio von Jensen Button, Markus Weinziel dargestellt wurde. Es ist ein Team, das funktioniert und natürlich auch mit dem Rückenwind der Hinrunde, mit dem starken 8. Platz jetzt anderen Tabellenregionen nach vorne schaut, als es in den letzten Jahren war, wo sie immer gegen den Abstieg gespielt haben. Übrigens, was ich noch zu VfL gegen 96 sagen muss. Meine Freundin versteht sich ja ausgesprochen gut mit meiner Tante, ne? Mhm. Schreiben sich irgendwie jeden Tag so nach dem Motto. Am Samstag, wann wird zum Fußballspiel abgepfiffen? Um Viertel nach fünf, ne? Viertel nach fünf, sowas. Ja, sagen wir mal so 20 nach fünf, ein paar Minütchen Verzögerung, hat sie geschrieben, ob der De Bruyne auch mitgespielt hätte. Hat meine Freundin ihr geschrieben. Ja, ist auch richtig. Und da muss man sagen, die Streak hält immer noch an. Bisher gab es noch keine Nachricht zurück. Sonst hat sie sich jeden Tag geschrieben. Das sind die richtigen. Aber klar, wirst du halt immer 15, dann gibst du 800 Milliarden Euro aus. Aber warum der heißt nicht? Ja nicht De Bruyne, wie wir gelernt haben. De Bruyne. De Bruyne. Oder einfach nur das dumme Drecksschwein. Komm, ich sag es jetzt einfach mal. Ich war ja letzte Woche, oder wann das war es schon vorletzte Woche, auf einer latent dekadenten Geburtstagsfeier. Ja, im Schloss zu Wolfsburg. Ja. In der Wolfsburg. Ja, natürlich. Da feiert man halt Geburtstag. Absolut, da feiert man so seinen 60. Hm. Und da habe ich gehört, ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt alles sagen möchte. Auf jeden Fall habe ich gehört von einer doch, wie ich finde, äußerst sicheren Quelle, denn familiäre Quelle, sagte mir, dass die Schwester von Edin Dzeko, welche immer noch in Wolfsburg lebt und lernt irgendwas, weiß ich nicht. Bäckerei-Fachverkäuferin. Ich denke mal bei einem Backshop oder so. Mhm. Die hat wohl vernommen bekommen, dass ihr Bruder wohl zurück nach Wolfsburg möchte. Wenn das mal nicht Gossip News sind, dann das ist Gossip, wow. Das ist absolutely Gossip. Und diese Schwester von Edin Dzeko ist mit einem Herren zusammen, welcher unserer Familie doch sehr nahe steht. Mhm. Tja, so geht's nämlich mal ab hier. Das ist 4-2-11. The place who gossip is at home. Bald gibt es ja auch... German TMZ ist das sozusagen. German TMZ. Bald gibt es ja auch übrigens Total 4-2-11 auf dem E-Network. Mhm. Da erfährt man mal, wie das hinter den Kulissen bei 4-2-11 so abläuft. Mhm. Ein Kamerateam wird immer dabei sein. Ja, auch morgens erstmal, schon, ne? Und alles. Also den ganzen Tag. Bei Meetings, abends beim Essen und nachts bei den Meetings zum internationalen Fußball. Toll, ja. Mhm. Da lernt man eigentlich auch mal die Redaktion hinter dem Ganzen kennen. Ne? Ja, den Apparat. Ja, wie gesagt, bald auf dem E-Network Total 4-2-11. Ja. Was denn? Was ist denn jetzt los? Ja, ich sehe gerade den Trailer von Total 4-2-11. Da kommt ach so, Sie empfangen noch kein I? Dann! Ja, wir sind dann auch am Red Carpet dann bei den Oscars und so. Ja. Aber. Ja. Dann haben wir. Frank John Cena, I get your bitch. Ah, die Bella, ne? Welche ist denn das? Die, ich mag die kleintittige Bella lieber. Ich mag die großtittige, weil die hat den besten Arsch der Welt. Nee, den hat AJ. Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin mit einer Situation, welcher Spieler war denn das? Irgendwie, war das die, nee, das war bei Bremen gegen Braunschweig, wo irgendeiner Meter nicht im Abseits war, aber der Schiri Abseits gepfiffen hat. Das war, glaube ich, bei Bremen. Das war mit Elia die Geschichte, ne? Ja, ich glaube auch. Und ja, aber so im Hinterkopfstübchen habe ich noch, dass die Frankfurter eigentlich nicht unbedingt hätten gewinnen müssen gegen die Berliner. Das ist richtig, das lag aber am Tor an sich. Denn war dem Tor ging nämlich ein eklatanter Fehler der Berliner voraus. Ja. Und diesen Fehler nutzte Alex Meyer dann natürlich in seiner gewohnt abgezockten, ich würde fast sagen abgewichsten Manie. Und hat dieses Tor gemacht, was dann eben für 3 Punkte reichte und was natürlich auch für die Eintracht aus Frankfurt eminent wichtig war. Was hat denn eigentlich mit den Haaren gemacht? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, das geht. Der sieht so ja nicht aus wie bei der Kommunion, oder? Also das geht so nicht weiter. Ich mag den ja eigentlich. Ich finde, der gehört dahin zu Eintracht Frankfurt. Aber nicht mit dieser Frisur. Also, da muss aber wieder ein anständiger Undercut her, ne? Werder Bremen gegen. Die Eintracht aus Braunschweig 0-0, das einzige 0-0 in diesem Spieltag. Und da gab es wirklich diese Situation, wo Eljiro Elia mindestens einen halben Meter nicht im Abseits war. Der Schiri, der Linienrichter, hat gesagt, Abseits. Ey, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Hut ab, wie Robin Dutt im Nachhinein darauf reagiert hat und relativ ruhig geblieben ist. Ich glaube, ich wäre auch komplett ausgerastet. Vor allem haben sie ihm die Szene gezeigt und nochmal mit so einer Linie gezeigt, so dass Abseits ist keine Option gewesen zu diesem Moment. Also es war alles, hättest du pfeifen können, aber nicht abseits. Und der Schiri pfeift abseits. Und der Dude ist so ruhig geblieben, ich glaube, ich wäre komplett ausgebüxt. Dem Jan Henkel hätte ich, glaube ich, in die Fresse gehauen. Muss ja auch so sehen, dass Robin Dutt meiner Meinung nach auch dauerhaft auf Valium ist, so wie er immer rüberkommt. Und ja, deswegen auch diese Rettner-Situation dann nicht wirklich ausschlaggebend, um da Ritzen seinerseits hervorzuheben. Natürlich hast du recht, dass solche Situationen unendlich ärgerlich sind, besonders wenn dann das Spiel am Ende 0-0 ausgeht, wo man sieht, dass dieses eine Tor, was dann vielleicht daraus resultiert wäre, wirklich die 3 Punkte gebracht hätte, wie eben bei vorher besprochenen Frankfurt gegen Hertha. Allerdings muss man auch sagen, dass sich meiner Meinung nach hier und wie wir im nächsten Spiel dann auch sehen werden, meiner Meinung nach meine Meinung über den Abwärtstrend der Nordclubs, der Traditionsnordclubs, doch sehr, sehr anhält. Denn ein 0:0 von Werder Bremen beim Tabellenletzten in Braunschweig kann sicher nicht das Ziel von Werder Bremen sein. Besonders auch punktetechnisch stehen sie jetzt auch in der Tabelle langsam echt nicht mehr gut da. Nee, das stimmt. Da wird es wirklich schwierig. Tabellentechnisch sind sie ja nur ein Platz hinter Hannover. Ich würde sowieso sagen, das können wir ja meinetwegen jetzt kurz einwerfen, das Thema. Der Abstiegskampf, der beginnt ab Platz 10, ohne Scheiße. Ja, natürlich tut er das. Ab Hannover abwärts ist Abstiegskampf. Und das ist krass. Das macht Spaß. Das auch, ja. Also nicht für die ganzen Fans von diesen Clubs. Also. Mit Sicherheit nicht, aber für den normalen Beobachter ist das toll. Ja, das ist wirklich Würze. Also von Hannover 96 mit 21 Punkten auf Platz 10, da trügt auch ganz schön das Bild auf der Tabelle. Also 10. Da würden, glaube ich, alle 96-Fans sagen, okay, kaufen wir nach dieser wirklich verkorksten Hinrunde. Aber also da trügt wirklich der Schein eminent. Also mit 21 Punkten ist man da definitiv noch nicht auf dem aufsteigenden Ast. Werder Bremen 20 Punkte auf Platz 11. 19, 18, jeweils Stuttgart und Hoffenheim. Stuttgart auch gefährlich. Ist mir gar nicht so im Hinterstübchen gewesen, dass die wirklich, die sind im Abstiegskampf, sage ich dir. Ja. Das begreifen die aber noch nicht. Genau wie Hamburg. Ja. Hamburg merkt's. Ja gut, da komme ich gleich noch zu. Ja. Hoffenheim, muss ich sagen, gefühlt, jetzt war natürlich eine Katastrophenperformance auf jeden Fall. Und es hat mich auch ein bisschen für den Gistol gefreut. Denn der hat ja im Vorfeld zu diesem Spiel gesagt, Spiel gegen die Nürnberger, hat ja komplett seinen Druck auf die geschoben, ne? Die haben nur was. Das hast du schon im Audiobuch in den Vierecken 12er News gesagt, ja, dass genau das eben auch nach hinten losgehen kann. Mhm. Dass, wenn man die Verantwortung immer nach hinten schiebt, sieht man bei einer 4:0-Niederlage danach nämlich aus wie der Gelackmeierte irgendwo, ne? Ja, absolut. Das hat mich ein bisschen gefreut. Wobei Hoffenheim, ich denke mal nicht, dass die mittelfristig da oder langfristig in dieser Saison da mit dem Abstieg was zu tun haben. Ich denke mal, die werden so 12, 13 werden die ins Ziel kommen. Stuttgart auch, Bremen auch, 96. Ja, weil ich gedacht, die steigen ab. Aber nach der Geschichte muss ich mir das erst nochmal weiter angucken, weil ich war wirklich vom Kopf geschlagen nach dieser Performance. Die Frankfurter, nach dieser Geschichte zwar gewonnen, aber wie? Da bin ich jetzt immer noch ein bisschen unschlüssig. Werden jetzt wahrscheinlich gegen Porto rausfliegen in der Euroleague. Und was mich Quo natürlich freut, Quo war das, ne? Die Freiburger jetzt auf 14, ja, richtig geil, oder? Dass die wieder von den Rängen da unten weg sind. Ja, es geht halt auch jetzt im Moment recht schnell. Ein Sieg bringt da eine ganze Menge im unteren Bereich und beziehungsweise, wenn natürlich alle gewinnen und nur wenige verlieren, dann bringt eine Niederlage noch viel weniger als vorher, denn man sieht es diesmal natürlich auch an den Nürnbergern, die sich da ein bisschen Luft verschaffen konnten, in Anführungsstrichen. Sie sind zwar immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber jetzt eben in Schlagdistanz zu Clubs wie Freiburg. Mhm. Und wie du eben sagtest, ab Platz 10 sind es bis zum Relegationsplatz 5 Punkte. Das sind 2 Spiele, also das ist nix. Ja, absolut. Und richtig. Ja, die Hamburger, da können wir, lass uns gleich doch nochmal zu kommen. Hamburg und Schalke finde ich 2 sensible Themen gerade noch, gerade nach dem 18. Spieltag. Nürnberg, da ist alles noch offen, ohne Scheiße. Da habe ich auch gedacht, die sind sang- und klanglos, hoffnungslos verloren. Aber nach der Geschichte, da musst du irgendwie in Euphorie verfallen und so. Und die muss auch definitiv positiv irgendwie kanalisiert werden in die Mannschaft. Also da ist wirklich noch gar nichts verloren. Und das macht auch irgendwie Angst. Auch für Mannschaften wie Werder Bremen oder Hannover oder auch Stuttgart meinetwegen. Denn selbst die ganz unten, Freiburg, Nürnberg, die können irgendwie gewinnen. Gegen die ganz, oder gegen die ganz Großen. Also Leverkusen ist ja wirklich eine ganz große Mannschaft. Aber jetzt Hoffenheim für die Nürnberger, das ist jetzt natürlich nicht der ganz große Stolperstein gewesen. Aber musst du auch erstmal weghauen. 4-0. Einzige Mannschaft, wo ich sage, Sayonara, Tante Clara, Eintracht Braunschweig. Also ich glaube, die sind weg. Ja, es ist natürlich auch ein schweres Brot für Eintracht Braunschweig. Wie gesagt, jetzt wieder der Punkt. Der bringt natürlich nichts, wenn davor alle gewinnen, denn dann ist es eher ein Verlust von 2 Punkten. Und man sieht es jetzt halt auch. Alleine bis zum Nicht-Abstiegsplatz sind es jetzt schon 5 Punkte. Und da Braunschweig bisher erst 3-mal gewonnen hat, dafür, um da wegzukommen, aber schon 2-mal gewinnen müsste, da kann man sich als Milchmädchen schon an den Fingern abzählen, wie realistisch sowas ist. Ich glaube auch. Braunschweig, das sieht ganz, ganz übel aus. So, Pocho, es gab ja dieses wunderschöne Sonntagsspiel, die erste Halbzeit, ich war weggeblasen. Ja, ich fand das gelesen so, bei Twitter auch. Ne? Also, ich fand das großartig. Das ging hin und her, her und hin, aber von beiden Mannschaften. Aber dann hast du gemerkt, dass da beim HSV so der letzte Wille fehlt, so der letzte Killerinstinkt. Und dann kommt dieses wirklich beschämende Tor, muss man fast schon sagen, vom Hunter. Ne? Ja. Also der ist ja nicht mal hochgestiegen zum Kopfball. Richtig. Natürlich musst du erst mal machen, ist mir auch klar. Aber das war nicht sein schwerstes Tor. Und das war natürlich auch symptomatisch für diese Partie und gerade auch für die Schalker im Moment. Man hat ja immer so gehofft, oh, jetzt kommt der Huntelaar zurück. Gibt uns das nochmal einen Aufschwung? Scheint so. Er macht das Tor zum 1:0 und dann hat die ganze Partie irgendwie so ein richtiges Momentum bekommen, eben mit Fafan auch, ne? Überragende Partie, Assist und Tor. Und ja, Pocho, was meinst du? Für die Schalker, Huntelaar, ist das jetzt der neue Heilsbringer? Schwierig. Also sie müssen natürlich eins beweisen in Zukunft und das ist Konstanz. Ja. S04 hat in der Hinrunde auch fantastische Spiele gezeigt mit herausragenden Einzelaktionen, ob es jetzt der Hunter war, der oft verletzt war oder lange verletzt war, aber auch Verfan und so weiter, wo man zwischendurch dachte, Mann, steckt da Qualität in der Mannschaft. Aber ich will es jetzt auch nicht als Indikator nehmen, dass Schalke in Hamburg 3:0 gewinnt. Denn der Vorschlag hieß, glaube ich, nicht Schalke plus, sondern eher Schalke plus Hamburg plus 3 Gegentore. Denn wie man sich da präsentiert hat, wie viel Leben da in der Mannschaft ist, ja, das ist ähnlich wie eine Asymptote, die gegen 0 geht. Und wie ich auch schon in der Ausgabe vor der Rückrunde gesagt habe, der HSV und der damit verbundene Bundesliga-Dino, der wankt. Und wir wissen ja, dass ein Tyrannosaurus Rex, der hat hier nur so kleine Ärmchen. Wenn der einmal fällt, das ist schwierig, ja. Dann steht er nicht mehr auf. Von alleine nicht. Es sei denn, er ist geschickt und kann irgendwie so ein Spagat im Prinzip. Und kann sich dann so, das kennt man doch auch von diesen B-Boys und Flygirls, sich dann so mit den Füßen so zusammenschieben. Also macht im Prinzip, macht er einen Spagat, der Dino von Hamburg, kompletten Spagat und drückt sich dann die Beine so zusammen, dass er wieder steht. Du meinst ähnlich wie Jean-Claude Van Damme, das immer bei den Splits gemacht hat und so. Genau, er macht im Prinzip einen Dino Jean-Claude Van Damme Split. Ja, das sollte man sich als eingetragenes Warenzeichen eigentlich mal merken. Und da muss man wirklich so metaphorisch sagen, schaffen die Hamburger diesen Spagat? Ich glaube nicht, dass die Hamburger in Zukunft und in den nächsten Wochen irgendwas schaffen werden, denn es tut mir schrecklich leid, aber ich habe von Anfang an gesagt, dass Hamburg und die Verbundenheit der Fans damit und vielleicht kann ich da meinem Flop der Woche auch ein bisschen zugreifen, der eben das beinhaltet, die merken nicht, dass die im Abstiegskampf sind. Die merken es nicht. Die stehen am Relegationsplatz. Die sind 16. Die verlieren nur noch. Die verlieren zu Hause 3:0. Und die reden immer noch darüber, in was sie sich umwandeln wollen. Wenn sie irgendwann in der zweiten Liga spielen, interessiert hat keinen Arsch mehr, in was die sich umwandeln. Weil kein Mensch mehr zu den Spielen kommt. Wo landen wir hier? Ich weiß nicht. Wo landen wir beim HSV? Also natürlich wäre es traditionsmäßig wirklich eine Schande, wenn der HSV das Oberhaus verlassen würde. Aber, und dabei bleibe ich, wenn man scheiße spielt und wenn man nun mal halt nicht die Qualität für die Bundesliga hat, dann sollte man da auch nicht spielen. Und diese Qualität spreche ich dem HSV im Moment und seit der Verpflichtung von Bernd van Marwijk doch sehr ab. Es hat sich wirklich nichts getan, ne, unter Holland Berti. Es ist ja unfassbar. Er hat ja eine schlechtere Punkteausbeute durchschnittlich als wie hieß er noch, der Vorgänger? Volker Fink. Bartenfink, ja, stimmt. da ist ja gar nichts. Ich meine, das habe ich auch vorher beim Cat Weasel Rod Stewart Nürnberg-Trainer gesagt. Aber wie gesagt, da merkt man jetzt ein Aufbäumen. Aber dieses ganze Verhalten der Hamburger und der Spieler und auch der Fans, die natürlich nach dem klaren Rückstand dann schon zur Mitte der zweiten Halbzeit beziehungsweise noch früher das Stadion verlassen haben, dass es danach aussah, als ob es eher ein gut besuchtes Zweitligaspiel ist. Ja, das zeigt doch, wo dieser Verein hingeht. In die Grütze. Ja. In die Wupper, kann man auch fast schon sagen. Ab in die Wupper. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser hochgejubelte Ola Jon, der ist jetzt im Grunde genommen auch gar nicht jetzt so im Prinzip aufgefallen. Also mir nicht. Ganz viele dieser Vergleiche an diesem Spieltag sehen, denn auch Kevin De Bruyne hat natürlich nicht dem VfL Wolfsburg seinen Stempel aufgesetzt. Und wenn er das 2-3 Mal macht, dann wird es schwierig. Ich nenne jetzt Kevin De Bruyne Kevin De Beukeler. Oh, das ist auch schön, ja. Das ist mir zu blöd mit diesem De Bruyne. Das hört sich ja so kacke an. Aber De Bruyne auch. Der heißt jetzt bei mir De Beukeler. Wir könnten ihn auch Fetz Braun nennen. Oder Fritz Kohler. ja, und dann kommt natürlich noch dazu, da haben die Hamburger auch noch so dermaßen die Scheiße am Arschloch, im Prinzip direkt in der Rosette am Stecken drin, dass der Lahm sich noch verletzt und der Jean-Pütz, wie heißt er denn? Jean-Claude Lasogga. Jean-Claude Lasogga hat sich verletzt und Lahm. Das ist nicht gut. Ich glaube aber, bei Jean-Claude Lasogga ist es nicht ganz so schlimm wie bei Lahm. Man muss ja sagen, wie es ist. Lasogga hat natürlich in den letzten Wochen und auch in den Monaten zuvor, als er dann von Berlin dahin gewechselt ist, sehr, sehr viel für den HSV getan. Hat viele Tore geschossen, hat das Team mitgerissen mit seiner Kampfmoral und so weiter. Aber ich habe auch bei der Verpflichtung gesagt damals, dass das mich sehr überrascht, weil so stark hätte ich ihn nicht eingeschätzt. Allerdings sehe ich das ähnlich wie du. Er fehlt da vorne jetzt natürlich für 2 bis 3 Wochen, glaube ich. Das kann dem HSV wehtun, aber was tut dem HSV im Moment noch weh? Wie gesagt, die kriegen immer wieder eins auf die Fresse und reden dann darüber, an was sie sich umwandeln müssen. Die merken nicht, wo die drinstecken und sagen wir, wenn es 2, 3 Wochen so weitergeht, sagen wir 2, 3 Niederlagen jetzt noch in Folge. Ja, und dann steht man unten punktgleich mit Mannschaften wie Nürnberg, Braunschweig und Freiburg. Man steht ja jetzt schon hinter Freiburg. Da steht jetzt schon ein Punkt hinter Freiburg. Tja. Und jetzt habe ich auch noch gehört, man will ja jetzt noch in der Offensive was machen. Besonders jetzt ist das auch noch recht schnell machbar. Da und, ist bestimmt von Preußen Münster noch der zweite Außenstürmer frei, der noch irgendwo. Da habe ich echt gehört, man will Sridjan Lakic holen. Heißt es Sridjan Lakic. Sridjan Lakic, der ja bei Wolfsburg schon, also man kann sagen im Prinzip. Ist der nicht mittlerweile bei Frankfurt? Der ist jetzt aktuell bei Frankfurt, aber der kam ja zu Wolfsburg. Ja, als Heilsbringer als, auch. Ne? Der allergrößte überhaupt. Scheint menschlich aber auch echt was drauf zu haben, der Lakic. Also. Und dann jetzt zu Frankfurt, da auch läuft gar nichts und dann soll einer dir den Arsch retten, der gar nichts geleistet hat in dieser Saison. Soweit ist es schon gekommen beim HSV. Also nur einen Spieler zu verpflichten, damit man einen verpflichtet hat, halte ich für sehr fragwürdig. Ja, definitiv. Also Hamburg, heißt es bald, eine Perle, die geht bald unter. Gluck, gluck, gluck, macht's da. Gluck, gluck, gluck, gluck, gluck. Perlen, so kommen ja auch aus dem Meer, ne? Ja. Und gluck, gluck, ich sag nur Sturmflut in Hamburg, ne? Da hilft nur Helmut Schmidt. Ja, hilft ich glaube, wen sie brauchen, das ist Helmut Schmidt jetzt noch. Ja, der kann das noch helfen. Ne? Der. Der macht noch die Kippe an und dann ist das ist die einzige Flamme, die dann brennt. Der hat doch bestimmt so eine. Wie heißen denn diese Dinger, die auch unter Wasser brennen? Phosphor-Zigaretten hat der. Phosphor-Zigaretten ist auch schön. Ne? Die brennen unter Wasser. Das ist eine Rizin-Zigarette, die man nicht mehr wiederfindet. Ne? Das ist diese Serie, Rizin und Eils. Aber was ich noch fragen will, Boccio, jetzt bleibt doch mal, also musst du jetzt mal ein Stück weit auch ernst bleiben hier bei diesem Thema. Hier geht es um Millionen. Ja, tut mir leid. Um Millionen geht es hier. Nochmal zum BVB, nochmal ganz kurz. Bist du der Meinung, man sollte da noch wen verpflichten? Ich denke, man sollte da eher auf interne Lösungen zurückgreifen, denn dieses kurzfristige Verpflichten, auch wenn natürlich jetzt wieder Spieler langfristig ausfallen, halte ich für den falschen Weg, weil das nimmt natürlich auch die ganze Motivation der zweiten Reihe irgendwie weg und der dritten Reihe auch, wo man damit vielleicht dann aushelfen könnte, denn ja. Ich bin der Meinung, dass in so einer Situation ein junger Spieler und ein junger Offensivspieler, auch wenn wir von dem Moment noch gar nichts gehört haben, wenn man den da reinschmeißt, der kann nur gewinnen. Naja, man hat es doch bei Marian Saar gesehen, da hat man auch gedacht, der kann nur gewinnen. Und dann hat er 2 Tore verursacht, wurde in der Halbzeit ausgewechselt und ist jetzt wahrscheinlich im betreuten Wohnen. Ja, aber ein bisschen Schwund ist immer, ne? Wo gesegnet wird, da fallen auch Späne. Wo gesegnet wird, da fallen Späne. Also ich glaube, dass, so ein Shinji Kagawa. Kagawa. Der ist ja jetzt nicht der ultimative Außenspieler, aber ich glaube, dass der eigentlich das Mittelfeld schon mal ein bisschen auffüllen könnte. Und ich denke mal, über mittel- oder langfristig wird der wieder nach Dortmund kommen. Jetzt haben sie da mit Mata auch noch die Manchesteraner eingeholt, derselbe Position spielt. Aber in welcher Form? Dann leiht man ihn aus, verpflichtet man ihn wieder, geht er zurück zu Papa Klopp? Das ist die Frage. Ich denke mal, der wird irgendwann wieder zu Papa Klopp kommen. Ob man den ausleiht, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Hätten sie sich ja auch Luc de Jong holen können. Weil der auch so ein Tempo macht über die Außenbahn. Ja, wenn einer Tempo macht, dann der. So, dann lass uns mal zu unserem Transfer-News-Blog kommen, denn dieses ist ja, habe ich vergessen zu erwähnen, eine Supershow. Ja, das ist natürlich eine Supershow, ja. Nun kommst du. Da bin ich im World Wide Web auf einen Namen gestoßen. Den muss man auch erstmal so fehlerfrei vorlesen können. Ja, hast du den per Google Player dann vorspielen lassen oder wie machst du das dann? Ich habe den angerufen selbst, den Jungen. Ah, ja, na klar. Ne? Ja, wer Wolfsburg feiert, der kann auch Spieler einfach anrufen. Und zwar handelt es sich um Gedeon Burkhardt? Selalem. Gedeon Selalem. Eines dieser 1 Million deutschen Power-Talente. Beim FC Arsenal sieht auch, also hätte man auch erkennen können, dass das ein Deutscher ist. Ja, definitiv. Also bei dem muss man erkennen, dass es Deutscher ist. Der DFB und zwei andere Nationalverbände haben schon Anspruch auf dieses Megatalent beansprucht. Und, unter anderem Jürgen Klinsmann. Jürgen! Und was war denn das andere Land? Ja, irgendein Simbabwe oder sowas wahrscheinlich. Und da sagt das doch nicht so despektierlich. Das ist nicht despektierlich gemeint. Aber ich finde, dieses Anspruch darauf zu erheben, das muss er doch selbst entscheiden, für welches Land er aufläuft, wenn er das unsagbare Glück hat, so kulturell gezeugt worden zu sein, dass er für mehrere Länder auflaufen kann. Der hat auf jeden Fall im FA Cup gespielt, wurde in der 71. Minute eingewechselt und hat 2 Tage danach seinen 17. Geburtstag gehabt. Also der Typ soll wirklich der Wahnsinn sein. Kann man ja nur Respekt sagen, wenn man in der Premier League schafft. Ja, also. Ja, absolut. Gebürtiger Berliner und ich finde, vor 1 oder 2 Jahren habe ich in diesem Podcast schon mal ähnlich so einen random Text vorgelesen. Da ging es um Serge Gnabry und heute gilt er als eines der größten Talente im englischen Fußball. Oder in der englischen Premier League. Ja, da sieht man natürlich, wo sowas hinführen kann. Ich meine, eine bessere Adresse kannst du als deutscher junger Spieler im Moment fast gar nicht haben. Außer diese oder den FC Bayern dann in dem Fall. Ich glaube auch, dass sich solche Spieler im Laufe der Zeit auch sehr, sehr viel für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden werden. Weil da haben sie nun mal halt auch die Möglichkeit, immer im Fokus zu stehen. Natürlich, wenn das Spieler sind, die sagen, sie möchten auf jeden Fall ihre 150 Länderspiele machen, dann wird es natürlich schwer, besonders im offensiven Bereich. Aber nichtsdestotrotz, wenn diese Jungs, die deutsche Jugendmannschaften durchlaufen haben, dann ist es ja auch oft so, dass eine Verbundenheit da besteht. Aber ja, es gibt natürlich Ausnahmen und das ist dann auch völlig legitim. Wenn der Junge sich entscheidet, für das Heimatland seiner Mutter, seines Vaters zu spielen, ich weiß ja nicht, wo da jetzt die Wurzeln Äthiopien. Bitte? Äthiopien, ja. Dann ist das ja auch in Ordnung, aber ich wüsste nicht, ob er damit dann so viel erfolgreicher sein würde. Hat die U15, 16 und 17 durchlaufen, im DFB. Und ja, der äthiopische Nationalcoach und auch Jürgen Klinsmann wollen diesen Spieler jetzt schon an sich binden, indem sie ihn wahrscheinlich so ein Aalender-Spiel einfach spielen lässt, damit er gesaved ist für deren Land. Er ist Mittelfeldspieler und da muss man wirklich sagen, das soll wohl wirklich eine Granate sein. Und da kann man doch wieder nur stolz sein. Ja, na klar, jeder Spieler, der es im Ausland mit deutschen Wurzeln schafft, ist irgendwo ein Grund darüber zu berichten, weil man halt das gar nicht mehr gewöhnt ist, dass auch Spieler auf der Insel zum Beispiel in Großbritannien es schaffen, sich durchzusetzen. Wenn sie das schon in so jungen Jahren schaffen, ist der Weg ja noch lange nicht vorgezeichnet. Wer weiß, ob wir diesen Spieler in 5, 6, 3, 4, 2, 1, 12, 15, 29 Jahren vielleicht auch in der Bundesliga sehen. Das waren alle Variablen, die jetzt zur Debatte stehen, ja. Ne? Und ich sag den Namen nochmal, damit man sich das ähnlich wie Serge Gnabry damals auch schon nicht merken konnte. Gedeon Selalem. So, Pocho, ich möchte jetzt bitte ein Kondolenz auf Monolog zu Luc de Jong von dir hören. Er sieht danach aus, als wenn er wirklich einer der Spieler, die höchstwahrscheinlich das größte Statement beim FC Gladbach gemacht haben. Einen Spieler, der so eine Reputation in diesem Club genießt. Ich möchte sagen, es ist der Bertie Vogts des 21. Jahr, also des Jahres. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, da muss man wirklich so mal in die superlativen Kiste reingreifen. Es ist ja fast schon der David Beckham Deutschlands. Aus der deutschen Bundesliga. Und jetzt sieht es stark danach aus. Heute Morgen um kurz vor 11 ist er auf dem Trainingsgelände des Newcastle United gesehen worden. Und da kann ich jetzt wirklich nur an dich appellieren, Pocho. Gibt es da schon Petitionen, ihn zurückzuholen? Ich würde diese Petition anscheinend nicht unterschreiben, aber ja, es sieht so aus, dass Luc de Jong auf Leihbasis. Luc de Jong Senf! auf Senfbasis zu Newcastle United wechselt. Und das wäre ein vorläufiges Ende eines Missverständnisses, würde ich sagen. Denn Luc de Jong ist geholt worden als rein rassiger Mittelstürmer. Ja. Und schon bei der Verpflichtung kam es so rüber, dass Lucien Favre ihn überhaupt nicht haben möchte. Denn auch wenn er gespielt hat in seiner ersten Saison, war es nicht so, dass er immer erste Wahl war, beziehungsweise die Anerkennung und die Unterstützung des Trainers bekommen hat, die man sich erwünscht hätte, vielleicht als Fan dann auch. Es wurde aber recht schnell klar, warum. Denn der Grund ist einfach, dass Luc de Jong nicht ins System von Borussia Mönchengladbach unter Lucien Favre passt. So ein Stürmer braucht Borussia Mönchengladbach nicht. Natürlich ist es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr traurig, dass man dafür dann 12 Millionen ausgibt. Mhm. Denn es ist anders als beim FC Bayern München, wo 12 Millionen als Standard für die Zuckerbestellung für den morgendlichen Kaffee dastehen. Mhm. Für Gladbach sind 12 Millionen eine Menge Kohle. Jetzt ist es natürlich so, dass er ausgeliehen werden wird und man natürlich gucken kann, entwickelt er sich, holt er sich Spielpraxis und kommt gestärkt zurück, was ich nicht vermute. Ich glaube eher, dass es so sein wird, dass man ihn am Ende der Saison verkaufen wird. Wenn nicht nach Newcastle, dann woanders hin. Schade, dass es nicht zu diesem Tauschgeschäft kommt, anscheinend mit Cissé, denn das wäre vielleicht interessant gewesen, so einen Spieler mal wieder in der Bundesliga zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, mein Resümee davon ist einfach, naja, erstens, er wird keine 10 Tore schießen, wie manch anderer denkt. Und zweitens ist es einfach so, dass, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Missverständnis war von vorne bis hinten. Der Spieler passt nicht in die Mannschaft und er hat es natürlich auch nicht verdient, dann immer in der 89. Minute eingewechselt zu werden. Aber wer denkt, dass der wirklich noch 10 Tore schießt, das muss wirklich ein unfassbar dummes Schwein sein. Das mag man sich ja gar nicht ausmalen, wie doof dieses Schwein sein muss. Also wirklich. Nicht wahr? So. Ja. Kennst du übrigens Kiko Casillas? Ist das der Hund von Iker Casillas? Leider nicht, es ist wahrscheinlich der Nachfolger. Nee. Ohne Scheiße. Es gibt. Der ist natürlich sparsam, da kann man den ganzen Merchandise behalten, ne? Das stimmt, da braucht man die Trikots nicht weiter umflocken oder so. Da kann man direkt so weiter drucken. Und zwar soll der Nachfolger tatsächlich Kiko Casillas heißen. Und der spielt bei Espanyol. Espanyol Barcelona? Espanyol Barcelona, ich glaube schon. Es gibt ja auch Espanyol Granada oder sowas. Ich glaube, ich stehe jetzt nur Espanyol. Real soll aber bereits 50% Option haben. Also soll wohl schon irgendwie so eine Art Verwurstelung in seinem Vertrag haben, dass sie da wohl 50% irgendwie das Recht haben, den Spieler zu verpflichten. Keine Ahnung, wie sich das äußert. Und ja. Das wäre doch mal eine lustige Geschichte, wenn der mit demselben Namen da hinwechselt. Man spart sich die Beflockung irgendwo und hat natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, wir investieren nicht nur in die Zukunft, sondern wir lassen auch die Vergangenheit leben. Ich sehe gerade, er schreibt sich Casilla ohne S hinten. Da hammert, ja? Da hammert. Ja gut, aber besser nur ein S wegflocken als ein. Du musst nur wegrubbeln, ja, das stimmt. Da wird halt der Praktikant dran gesetzt und der knobelt das dann von jedem Trikot runter. Der muss das dann alles abknibbeln, ja, das stimmt. So, dann gibt es einen Spieler, der nennt sich Guardado, der ist beim FC Leverkusen im Gespräch und zwar soll der hinten links spielen. Da haben sie ja dieses Böhnisch-Projekt mal gemacht. Ne? Du kannst dich mit Sicherheit noch erinnern, ja, dass man da hinten links den Böhnisch irgendwie mal reinschmeißt. Hat nicht so funktioniert. Und jetzt sollen sie da eben auf der Linksverteidigerposition den Mexikaner Andrés Guardado, 27 Jahre von FC Valencia, in die Werkself holen. Und da kann man jetzt auch eigentlich nur glauben, was da steht. Es hört sich interessant an und ich glaube, alles ist besser als Bönisch. Ob da alles besser als Bönisch ist, wage ich zu bezweifeln, aber man weiß natürlich über solche Spieler nichts und was soll man dann darüber irgendwie anfangen zu reden, wenn man eigentlich nur irgendwelche Fakten ablesen kann? Da muss er erstmal beweisen, was Sache ist. Das ist wahr und ja, ein bisschen Zeit haben sie noch, etwas über 2 Tage, ne? Ja. Und solange das Faxgerät funktioniert, wird da alles mit rein. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und dann Faxgeräte benutzen. Ist das bei Verträgen so, dass man dann eher ein Faxgerät benutzt als eine E-Mail? Ist der straighteste Weg, oder? Ich weiß es nicht. Also das letzte Mal, als ich ein Faxgerät benutzt habe, da hat man, glaube ich, noch mit Lebensmittelmarken bezahlt. Dann gibt es natürlich noch dieses Gerücht um Luis Holtby, dass der eventuell zum BVB wechselt. Was findest du da sinnvoll? Nee. Warum denn das nicht? Weil ich mit meiner Meinung zu Holtby immer noch weiterstehe, dass er es versuchen sollte, sich da durchzusetzen. Mhm. Natürlich ist Dortmund ein Verein im Moment, der jeden Spieler gebrauchen kann, weil die brechen da ja weg wie die Eintagsfliegen im Moment. Nichtsdestotrotz wird es natürlich für den ehemaligen Schalker nie einfach, auch in Dortmund da irgendwie Fuß zu fassen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wenn da wirklich alle im Mittelfeld wieder fit sind, dass der dann wieder auf der Bank sitzt. Ja eben, und was hat er denn davon? Nüscht. Ja, das ist schon fast so eine tragische Figur, der Luis Holtby. Hm. Doof. Diersen erhält Profivertrag bei Hannover. Der Adrian Nikci von Hannover 96, wurde heute verliehen. Das kann ich noch so sagen, was ich so mitbekommen habe. Dann gibt es ja noch das Gerücht, dass Fabian Johnson zu euch kommt. Ja, das Gerücht gibt es, aber da wird halt drüber spekuliert, dass der erst nach der Saison und dann eben ablösefrei zur Borussia kommen könnte. Warum nicht? Ja, ist ein Defensiv- bzw. Verteidiger-Allrounder, den kann man sicher gebrauchen. Und er hat ja auch schon 2, 3 ganz gute Spiele gezeigt. Wenn er dann mit dem System zusammenpasst, dann kann das eine Verstärkung sein, ja. Der Bruder von Raphael, und zwar Fabio, der wechselt jetzt nicht nach Freiburg. Der hat sich gedacht, ich switche mich nach Wales. Der geht zu Cardiff City. Dann gab es ja gestern die Verpflichtung von Michael Essien zum AC Mailand. Mhm. Kann man, glaube ich, immer machen, den Jungen verpflichten. Ansonsten gucke ich gerade noch mal durch, ob es noch eine Transfer gibt. Watzka hat definitiv bestätigt, dass der Markt sondiert wird. Also da wird man definitiv zumindest mal gucken, was möglich ist. Ja. Was im Budget ist und ja, ob es auch Sinn macht, ne? Denn im Gegensatz zum HSV, einfach nur einen Transfer zu machen, damit man einen Transfer macht, halte ich für nicht sonderlich schlau. Nee, ganz besonders nicht, wenn es da um Geld geht halt. Oh, und ich lese gerade, die Dortmunder wollen wohl jetzt extremst Druck machen in der Personalie Ramos. Was heißt da Druck? Heißt das, dass sie ihn noch in der Hinrunde jetzt, in der Rückrunde verpflichten? Nee. Dann zur neuen Saison steht hier. Ja, das wäre dann G für die Offensive, das wäre Ramos. Das sind aber meiner Meinung nach nicht die Knaller, die in der Champions League einen wieder bis ins Finale führen. Das stimmt, ja, das stimmt. Das sind gute Spieler ohne Frage, wobei bei dem G, da kann ich das jetzt nicht so unbedingt sagen, aber Ramos ist ein guter, definitiv. G hat man ja jetzt gesehen auch. Ne? Aber das sind jetzt nicht die Spieler, hast du völlig recht, die so einen Lewandowski vergessen machen lassen. Ne? Genau, ja. Das ist natürlich so eine Scheiße mit der Scheiße. Transfer! Quatsch, Tippspiel! Pocho. Tippspiel, Mr. Pocho. Da gibt es ja einiges. Da tun sich Abgründe auf, denn der Drittplatzierte scheint sich da ein bisschen festzutippen. Mhm. Das bin nämlich ich. Ich baue jetzt erstmal ein bisschen auf Kontinuität. Mhm. Und so habe ich ganze 4 Punkte geholt. Das war aber auch ein Katastrophenspieltag. Ja, das war von allen ein Katastrophenspieltag. Aber selbst an dem Spieltag gewinnt dann der immer gewinnt. Dass da Freiburg gegen Leverkusen gewinnt und Dortmund unentschieden gegen Augsburg. Und Hannover gewinnt gegen Wolfsburg, da konnte keiner mit rechnen. Ich habe 4 Punkte geholt, habe damit 180 Punkte. Pocho hat 5 geholt und hat auch 180 Punkte? Nein. Das ist die vom letzten Spieltag, die Werte. Ah. Ich kann dir da gerne die Punkte sagen, wenn ich die geöffnet habe. Das dauert natürlich ein bisschen, aber diese App ist ich kann das so ja mit irgendwelchen dumme Gelaber einfach übersprechen. Und kann dumme Gelaber, Junge. Gehen und ja, das ist natürlich falsch, was da steht. Da steht ja. Jetzt, nee, ich muss ja auch auf den 18. Spieltag gehen. Da kann ich aber gar nicht draufklicken. Doch, wenn er auf den Pfeil rechts klickt. Ja, jetzt habe ich. So, 4 Punkte habe ich trotzdem nur gemacht. Ja. Und habe damit 184 Punkte. El Pocho hat 6 Punkte gemacht. Hat damit 186 Punkte, kann sich also ein bisschen freistrampeln vom letzten Platz. Und Matthew Black, a.k.a. Matze Schwarz, a.k.a. Ricky, hat 7 Punkte gemacht und hat damit schon 219 Punkte. Es ist der Tippspiel-Messias. Es ist der Tippspiel-Messias. Wenn der Mann nicht bald irgendwie was spielt, wo man Geld mit sowas gewinnen kann, dann weiß ich es nicht. Also der ist ja uneinholbar. Das wird schwierig, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja. Kommen wir zu den Tops und Flops, damit die Laune ein bisschen, damit die Stimmung hier ein bisschen nochmal ansteigt. Ja, gern. Dann muss ich es mal aufrufen hier gerade. Ich kann ja anfangen, wenn du magst. Ja, kannst du machen. Ich fange dann mit dem Top meinerseits an. Und der Top meinerseits ist dann, auch wie ich eben schon erwähnt habe, ganz klar der erste FC Nürnberg. Mhm. Denn der wird, und so habe ich es mir notiert, vom Trauerkloß zum Grinsekasper. Denn alleine die Rasur des Trainers, das war schon wert, da ein bisschen. Wurde noch in der Kabine vorgenommen, ne? Ja, wurde noch nicht. Aber sehr seltsam, dass man im Alter von gefühlten, wie alt ist der so gefühlt, so 88, der Trainer, dass man dann immer noch Pflaumen im Gesicht hat. Fand ich sehr, sehr amüsant. Anscheinend hat er sich noch nicht oft einen Bart wachsen lassen. Nichtsdestotrotz hat er sich den Bart abrasiert. Ich finde solche Aktionen immer witzig. Ich finde sowas immer gut. Und nichts zuletzt, dass man 4-0 gegen Hoffenheim gewinnt, damit den Aufwärtstrend startet. Was ich hoffe, das ist für mich auf jeden Fall ein Top der Woche wert. Mein Top der Woche ist Leonardo Bittencourt, muss ich leider sagen. Toll, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gesträubt, einen von Hannover 96 zu nehmen, eben weil, ja, ist halt doof so, ne? Aber ich muss sagen, Leonardo Bittencourt hat ein Bombenspiel gemacht, hat 2 Tore gemacht, hat gearbeitet wie eine alte Drecksau und das war wirklich, war klasse, hat mir imponiert, muss ich sagen, ja. Dein Flop. Ja, der Flop der Woche bezieht sich auch auf den Verein und das habe ich auch eben schon anklingen lassen und das ist der HSV. Denn der HSV befindet sich meiner Meinung nach ganz, ganz dick an dem Scheideweg zwischen Realität und Wahnsinn. Denn es ist wirklich so, dass die echt meiner Meinung nach nicht merken, dass sie im Abstiegskampf stecken. Da wird, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, immer nur über Konzepte, bla bla bla und so weiter gesprochen. Was bringt das alles, wenn man nicht mehr Bundesliga-Fußball spielt? Was bringt eine Zukunftsinvestition, wenn man sich von Europapokalplätzen und so weiter meilenweit entfernt, selbst wenn man es schafft, vielleicht am Ende der Saison 14. zu werden? Was bringt das alles? Nichts. Das ist die Frage. Wenn dieses Nachdenken und diese Denkweise beim HSV nicht geändert wird, sehe ich da, naja, die vielsagende Farbe schwarz. Oh, ich habe 2 Flops. Und zwar zum einen ist mein Flop Premium. Mhm. Flop Premium ist die Mutter von Jean-Pierre Lasogga. Mhm. Also wer die in die Öffentlichkeit lässt, da muss man wirklich fragen, ob die nicht ist noch alle Mutter da sind. Gewesen. Ja, oder der Vater, aber da stand die Mutter drunter. War es nicht die Ehefrau? Nee. Vielleicht hat der Mutterkomplex. So ein Ödipalenkomplex, das kann ja sein. Der hat keinen Ödipalenkomplex. Die Mutter ist einfach nur, sieht aus wie ein Dinosaurier. Ich finde, die hätte also die im Prinzip von dieser Pornotante aus dem Dschungelcamp sein können. Ich glaube, die spielt ab nächster Saison, wenn der Sohn weg ist, spielt er beim HSV immer noch da das Maskottchen. Nee, das damit sie da Einsparungen machen können. Wenn sie das Kostüm verkaufen und können die Alte da einfach nur hinstellen. Also das war ja wirklich gruselig. Aber mein Flop der Woche ist, und es bleibt in der Familie, der VfL Wolfsburg, wer wirklich so viele Möglichkeiten hat, einen Spieler für 20 Millionen holt, der wirklich ein guter ist und es dennoch nicht auf der Reihe kriegt, irgendwie mal so eine Art Chemie in diese Truppe zu kriegen, da muss man einfach nur sagen, pfui. Pfui und scheiße. Muss ich da sagen, Pocho. Pfui, pfui, pfui. Pfui, pfui, pfui. So ist das nämlich. Dann haben wir es, ne? Dann haben wir es. Pocho. Würde ich auch fast sagen, it's time to say goodbye. Ja, du hast ja noch viel zu tun heute, ne? Ja, gleich kommen noch die Möpse. Ja. mmaradio.wordpress.com, da könnt ihr euch dann auch morgen eine neue MMA-Radio-Fit-Ausgabe anhören. Und zwar werden da zu Gast sein die beiden Mädels von Ein Mops kam in die Küche. Wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Ja, definitiv. Also wer das verpasst, definitiv. Hat, der hat alles verpasst. Der hat alles verpasst, wenn nicht noch mehr. Mhm. Pocho. So, ansonsten morgen wieder zu den News einschalten und dann in der kommenden Ausgabe, zur 72. 4-12 Ausgabe, wieder mit dabei sein, Pocho. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei dir. Und liebe Hörer, alles wird gut, denn morgen kommen die Möpse in die Küche, nicht wahr? Das muss was werden. 4 Stück an der Zahl. Mhm. Tschüssi. Tschüss. Bin ja mal gespannt, ob das alles geklappt hat. Gleich reinhören hier.